Kapitel 7, Übung A12. Hören und lesen Sie den Dialog. Hier, Holzbein. Guten Tag, Frau Holzbein. Sabine Knaup hier. Ich habe jetzt die richtige Wohnung für Sie. Eine Dreizimmerwohnung in der Marienstraße 56. Zweite Etage. Für 800 Euro inklusive Nebenkosten. Sie hat einen schönen Balkon, ein großes Wohnzimmer und ein Bad. Wo ist die Marienstraße? Im Osten. 15 Minuten vom Bahnhof entfernt. 15 Minuten zu Fuß? Nein, mit der Straßenbahn. Gibt es in der Nähe gute Einkaufsmöglichkeiten? Ja, die Einkaufsmöglichkeiten sind sehr gut. Die Wohnung ist billiger als die Wohnung in der Goldschmiedstraße und größer als die Wohnung in der Beethovenstraße. Es ist die richtige Wohnung für Sie. Möchten Sie die Wohnung besichtigen? Ja, gerne. Wann haben Sie Zeit? Morgen Nachmittag. Passt es Ihnen um 15 Uhr? Oh, das tut mir leid. 15 Uhr habe ich schon einen Termin. Geht es auch 16 Uhr? Ja, 16 Uhr passt mir auch. Gut, dann erwarte ich Sie morgen um 16 Uhr in der Marienstraße.